Kundgabe 6287. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.06.1955. Prüfen von Geistesgut geboten. Der Geist in euch belehret euch, und er kann nicht anders als reinste Wahrheit euch vermitteln. Stoßet ihr nun auf Widersprüche, die von außen an euch herangetragen werden, so müsset ihr zuerst prüfen, ob dieses Geistesgut eigene Verstandestätigkeit oder Geistwirken erzeugt hat. Und ihr werdet immer zu dem Ergebnis kommen, dass dort der Geist aus mir nicht gewirkt hat, wo ein Widerspruch zu finden ist. Denn der Geist aus mir irret nicht. Der Geist aus mir vermittelt dem Menschen immer das Gleiche, die reine Wahrheit. Es ist zwar schwer für euch Menschen, eine solche Prüfung vorzunehmen, solange ihr selbst nicht erweckten Geistes seid. Doch darum solltet ihr auch nicht alles annehmen, besonders wenn euch Lehren vermittelt werden, die nicht mein Evangelium enthalten, das aus der Schrift zu entnehmen ist. Wenn es sich um Lehren handelt, die meinem Evangelium, meiner reinen, von mir auf Erden verkündeten Liebelehre hinzugefügt worden sind, dann ist immer größte Vorsicht geboten. Denn das Wissen, das dem geistgeweckten Menschen zugeht, als Ergänzung, als tiefe geistige Weisheit, das Wissen, das euch Menschen meinen ewigen Heilsplan enthüllt, kann nur durch meinen Geist euch vermittelt werden. Wird aber durch Einwirken meines Gegners entkräftet, eben durch falsche Lehren, durch irrige Darstellungen oder völlig neue Lehren, die darum schon als irrig erkannt werden könnten, weil ein solches Wissen nicht eine Seelenreife fördert. Denn gerade das ist sein Wirken, es mir gleichtun zu wollen, den Menschen Irrtum vorzusetzen, in gleicher Weise, wie ich die Wahrheit austeile. Das ist sein Wirken, sich Diener heranzubilden, die das Gleiche vortäuschen, im göttlichen Auftrag zu den Menschen zu reden. Es ist für euch Menschen nicht leicht, das Rechte und das Falsche zu erkennen, solange in euch mehr das Verlangen nach ungewöhnlichem, übernatürlichem Wissen vorherrscht, solange ihr nicht kindlich, demütig euch die reine Wahrheit von mir erbittet, solange ihr zu Menschen geht, um euch von ihnen belehren zu lassen, ohne euch zuvor mir empfohlen zu haben, dass ich euch recht leite und euch nur den Weg der Wahrheit gehen lasse. Ihr müsstet alles, aber auch alles mit mir tun. Und ihr werdet dann nicht fehlgehen. Ihr werdet nicht falsch urteilen. Ihr werdet unterscheiden lernen, den Irrtum von der Wahrheit. Ihr könnet es wahrlich glauben, dass der ernste Wille zur Wahrheit der sicherste Schutz ist. Dann wird in euch das Gefühl der Ablehnung hervortreten, jeder irrigen Lehre gegenüber. Und dieses Gefühl ist mein Wirken in euch, weil ihr nach der Wahrheit verlangt. Verstandeserzeugnisse sind leicht zu widerlegen, wenn sie der Wahrheit widersprechen. Sein sollende Botschaften von oben aber, beurteilen zu können, erfordert Erweckung durch den Geist. Denn nur der geisterweckte Mensch durchschaut das Machwerk des Gegners der Wahrheit, des Fürsten der Finsternis. Er erkennt den Widerspruch und kann dies auch begründen. Er wird aber immer nur Glauben finden bei denen, deren Wahrheitsverlangen stark ist, weil diese schon das gleiche Empfinden in sich haben, das ich jedem schenke, dem es ernst ist, um die Wahrheit, der mich schon in sein Herz aufgenommen hat, durch Liebe wirken. Wer im Verband steht mit mir, durch Liebe wirken oder inniges Gebet, der lehnet instinktmäßig ab, was der reinen Wahrheit widerspricht, weil ihn die ewige Wahrheit selbst schützet vor Irreführung und es auch kann, eben durch den innigen Zusammenschluss und das Verlangen nach der Wahrheit. Darum fürchtet nicht, irregeleitet zu werden, die ihr euch mir hingebet, die ihr meinen Willen zu erfüllen trachtet. Euer Denken werde ich recht richten, und immer werdet ihr die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden vermögen. Amen.